Adrenalin kommt ne Gym, schnell ein Whisky auf Eis. Nebenbei noch Knast-Workout in meinem Backstage-Bereich. Was für Kiffen, der Erfolg macht mich high, wenn sich die Nackenhaare aufstellen beim Gang Richtung Bühne und du hörst wie 10.000 Menschen einen Namen schreien. Noch realer kann dein Traum nicht mehr sein. Verdammt, ja, nenn es Glück und ich sag sicher nicht nein. Doch leider nicht zum allergrößten Teil. Dennoch ein blinder Hund hat diesen einen Tag im Leben verdient, an dem die Sonne nur für ihn alleine scheint. Und ja, wie hell sie für mich scheint. Ich genieße den Moment in Slow Motion, mach ein Polaroid im Kopf für die Zeit nach meiner Zeit. Macht alle Spotlights an, die ihr habt, dreht die Scheinwerfer hoch, bis sie glühen, wir sind da, putzt die Kameras raus, was habt ihr nur getan? Gestern noch so broke wie ein Penner, aber heute in den Chart, Baby, Spotlights an. Dreh die Scheinwerfer hoch, bis sie glühen, ich bleib da, pack die Handycams aus, was habt ihr nur getan? Dieses Licht macht die Träume von damals real, ey, ey. Ich hatte mein ganzes Leben lang so gut wie nichts. Und ich weiß, als ob es gestern war. Noch wie ich mich fragte, wie es wohl Backstage ist. Nicht zu lachen, doch 10.000 Menschen vor der Bühne zaubern jede von uns ein Lächeln ins Gesicht. Wir sind Live-Monster. Nach der Show bist du tot, so wie wir. Oder du hast es nicht kapiert. Gänsehaut überall, wenn der Scheiß eskaliert. Ey, komm, wir rasten aus, Hauptsache was passiert. Und auch wenn jeder von uns dein Conny jetzt ne goldene hat, sind wir noch lange nicht satt und reißen alles ab in deiner Stadt. Komm vorbei, zieh's dir rein, du würdest gerne ein Teil davon sein. Ey, ich geb dir was ab. Macht alle Spotlights an, die ihr habt, dreht die Scheinwerfer hoch, bis sie glühen, wir sind da, putz die Kameras raus, was habt ihr nur getan? Gestern noch so broke wie ein Penner, aber heute in den Chart, Baby, Spotlights an. Dreh die Scheinwerfer hoch, bis sie glühen, nicht bleib da, pack die Handycams aus, was habt ihr nur getan? Dieses Licht macht die Träume von damals real, ey, ey. Macht alles Spotlights an. Was habt ihr nur getan? Gestern noch so broke wie ein Penner.